Das apokalyptische Todesschwadron kommt über das Land und bringt euch den Tod. Hass, den wir hier verbreiten. Hass, Tod für alle Feinde. Wogen die ganze Leiber zerreißen. Das Todesschwadron bringt Mütter zum Weinen. Tod über das gesamte Land. Blut getrieben durch den Hass. Apokalyptische Todesschwadron kommt über das Land und bringt euch den Tod. Hass, den wir hier verbreiten. Hass, Tod für alle Feinde. Wogen die ganze Leiber zerreißen. Das Todesschwadron bringt Mütter zum Weinen. Tod über das gesamte Land. Blut getrieben durch den Hass. Angst und Schrecken kommt aus Chaos und den Tod. Es wird verbreitet von dem Todesschwadron. Und meine Waffen sind geladen, denn das Ende aller Tage kann für mich jederzeit kommen. Ich trainiere wie Guerilla in Wirkung. An meiner Seite sind Soldaten immer kampfbereit unter Firmament. Siehst du einen Bombenblitz kurz bevor die Drogenwelle dir dein Leben nimmt? Die verfluchte Politik, sie lenkt euch ins Verderben. Auf der Welt ein Massensterben, was wir einleiten werden. Durch unser eigenes Geld wird sich diese Welt verwandeln in einen toten Planet. Alles wird vernichtet und nichts was überlebt. Ich bin der Überbringer dieser tollen Nachricht. Wie ein Fehler im System, den man nicht behebt. Und gleich ist Last an meinen Weg, egal wohin ich gehe. Ich hinterlasse nur verbrannte Erde. Das apokalyptische Todesschwadron kommt über das Land und bringt euch den Tod. Hass, den wir hier verbreiten. Hass, Tod für alle Feinde. Wogen die ganze Leiber zerreißen. Das Todesschwadron bringt Mütter zum Weinen. Tod über das gesamte Land. Blut getrieben durch den Hass. Das apokalyptische Todesschwadron kommt über das Land und bringt euch den Tod. Hass, den wir hier verbreiten. Hass, Tod für alle Feinde. Wogen die ganze Leiber zerreißen. Das Todesschwadron bringt Mütter zum Weinen. Tod über das gesamte Land. Blut getrieben durch den Hass. Korruption herrscht überall, Wirtschaftslose an der Macht. Staatliche Gelder werden unter der Hand hin und her geschoben. Regierung sind gesperrt, die Bevölkerung von oben manipuliert. An der Börse wird gehandelt mit den Existenzen. Rohstoffe umgewandelt in die roten Zahlen auf der Anzeigetafel. Und Kinder sie verhungern, wenn der reiche Mann will. Es wird weitergehen, falls keiner etwas unternimmt. Langsam ist es Zeit, ein Leben ein Ende zu setzen. Wir sind das Gegen mit den Gegen alle diese Menschen. Und purer Hass, der sich verbreitet über das gesamte Land. Die Zukunft steht im Zeichen des unerbittlichen Sturms. Wir sind ausgebildet für den Kampf und nehmen selber in Angriff. Mit dem Rücken zu der Wand gibt es nur die Flucht davor.